Soweit die Meldungen. Die nächsten Nachrichten um 16 Uhr. Deutschlandfunk, 15.05 Uhr. Die Verkehrslage, Vorsicht auf der A1 Münster Richtung Bremen. Zwischen Kreuz Lotte Osnabrück und Osnabrückhafen steht ein defektes Fahrzeug. Vorsicht auch auf der A45 Gießen Richtung Hagen. Zwischen Drolshagen und Meinerzhagen ein defektes Fahrzeug. Deutschlandfunk. Rock etc. Gospel. With the Bible being in my hand all the time. Ergebener Christ, Vertrauen in Gott. Country. It's very bizarre. Totengräber, Kellner, LKW-Wäscher, gefallener Country-Star. And it's not that important. What's important is what I do here and now. Sozialismus. I'm an agnostic. I don't know. Gospel, Country, Sozialismus. Der texanische Sänger Jace Everett. Sie hören eine Sendung von Knut Benzner. Ein paar Fotografien und ein Video. Hello, hello, Jace. Jace Everett here. How are you? Die Fotografien, diese Reihe, diese Serie haben durchaus etwas bewusst Unheilbringendes. Er, Jace Everett, 43 Jahre alt, vor einem jener Häuser, wie man sie im Süden überall findet. Viktorianisch im Stil, stabile Säulen, Loggia, Flachdach, umlaufender Balkon. Solche Häuser findet man im Süden deshalb überall, weil der weiße Süden mal reich war und der Reichtum sich auf Sklaverei, Ausbeutung und Rassismus gründete. Er, Jace Everett, also vor einem solchen Haus. Nashville, Tennessee. Ja, Nashville, Tennessee. Eine Bibel in der rechten Hand. Er reißt die Bibel nach oben. Er sieht in seinem schwarzen Anzug aus wie ein Prediger. Seht her, ich verkünde das Wort Gottes. Sein Gesichtsausdruck gleitet ins Testamentarische, durchdrungen von einer Mission, der Bekehrung. Höret, ich sage euch. Eifernd und drängend. Ein weiteres Foto vor demselben Haus, er, Jace Everett, hinter einem Sarg. Der Sarg inklusive Intarsien, selbstverständlich. Irgendwie erinnert das an Johnny Cash, an dessen dreuende LP-Cover. Er, Cash, als Revolverheld mit Staubmantel, Bibel oder Revolver. Beliebig, das eine ist das andere. Geboren wurde Everett in Evansville, Indiana. Und aufgewachsen? I grew up in Fort Worth, Texas, but I've been in Nashville since 2001. Aufgewachsen in Fort Worth, Texas, seit 2001 in Nashville, Tennessee. Das erwähnte Video, How to Become an Overnight Sensation, wie macht man über Nacht Furore? Hey, this is Jace Everett. I've got a new How-To-Video you're about to watch. How to Become an Overnight Sensation in Country Music. Was brauchst du zuerst, um in der Country-Musik Furore zu machen? Zuerst musst du Musik studieren, dann brauchst du einen Job, zum Beispiel in einer grazilen Gaststätte, wo du einen Country-Star treffen kannst. Dann musst du trinken lernen und reden und trinken. Dann brauchst du einen Vertrieb und einen Verleger, einen Agenten, der sich um dich kümmert, einen anderen Agenten, der dir Auftritte besorgt. John Folk, what's up, man? Hey, man, how's it going? Good to see you. Anschließend wäre ein Schallplattenvertrag sinnvoll. Yes, sir. Hey, Jace Everett, I got it at like 2 o'clock. I'm sorry, your name again? Jace Everett. J-A-C-E. Okay. E-V-E-R-E-T-T. I'm an artist on the label. You had a meeting here. Und selbstverständlich eine Firma, die die Rechte an deinen Songs verwertet. Ganz genau so hat er es gemacht und dass ein Star aus ihm geworden ist oder vielleicht mal wird, überhaupt keine Skepsis. Well, there you have it. There's the easy steps to becoming an overnight sensation. We'll see you out there on the road. Thanks a lot. Canceled my subscription about a year ago. Just what I wanna say. Keep a speech here in my pocket, 'cause I'm waiting for that fine day. Oh Lord, a happy day. Talking about good times. Oh, you know it, baby. Living a dream out here on the sea. Good times. Does the fun ever start? Man, I did my part. Ladies and gentlemen, you are cordially invited to the end of Western civilization with your host, Mr. Goodtimes, his own self. Talking about good times, it's all I got on my mind. Talking about good times, well, all right. Oh, I don't think I can take any more fun. Somebody call me a cab. Nashville, heute Jace Everett. It's great, man. I mean, a lot of people think Nashville, and of course they think country music, and of course that's true. Es ist großartig. Ich meine, eine Menge Leute denken an Nashville natürlich im Zusammenhang mit Country-Musik und das ist natürlich richtig. Aber dort leben auch Jack White von den Black Keys und die Kings of Leon und Sheryl Crow. Es hat sich eine ziemlich gute Rock-Szene entwickelt. Die hat es zwar schon länger gegeben, aber nun entwickelt sie Zugkraft. Was ich mache, ist eigentlich gar kein Country. Ich habe Country gemacht. Ich habe Country-Songs geschrieben und hatte einen großen Hit als Country-Song-Autor. Aber was ich mache, ist mit meinem Trio mehr Rock'n'Roll, mehr Nick Cave als Johnny Cash, was die Inspiration betrifft. Country ist allerdings Teil dessen, was ich tue. Ich glaube an das Songwriter-Handwerk, das Country hatte. Angefangen bei Hank Williams über Waylon Jennings, der einen enormen Einfluss auf mich hat. Aber ich mag auch Kraftwerk, ich mag alles. Somit versuchen wir von allem ein wenig, was wir machen. But I also love Kraftwerk, and also I love everything, and so we try and put a little bit of everything into what we do. Niemand hat etwas gegen Country. No, me neither. Ich ebenfalls nicht. Nur es gibt eine Menge Country-Musik, gegen die ich etwas habe. Einiges von dem Zeug ist, das war allerdings schon immer so. In jedem Typ Musik gibt es Mist und es gibt anderes gutes Zeug. Was ist der momentane Mist, den meint? So there's a lot of stuff on Nashville radio that I don't like. They call it bro country. And it's all about pickup trucks and drinking beer and the American flag. And it just gets a little boring after a while. Viel von dem, was im Nashville-Radio läuft, sie nennen es Bro-Country. Und es geht um Pickup-Trucks und Bier trinken, die amerikanische Flagge. Und es nervt seit einer Weile. Ein paar Namen eventuell? Oh, I don't like to name names. They're my neighbors. They know who they are. They know who they are. Keine Namen. Sie seien seine Nachbarn und sie wüssten, was sie sind. Die Nachbarn, nette Leute, dumme Musik. I have no idea if they're nice people or not. I don't care. I listen to NPR, which is public radio. It's news and information. I don't listen to much music. Ich weiß nicht, ob sie nett sind oder nicht. Ich kümmere mich nicht darum. Ich höre NPR, das öffentliche Radio, Nachrichten und Informationen. Ich höre nicht viel Musik. When you make music for a living, I just don't listen to a lot of music. Wenn man Musik mache, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Die Namen, die er nicht nannte, Florida Georgia Line, Luke Bryan, Jake Owen, Jason Aldean und viele, viele andere. Bro Country, Mädchenhintern in abgeschnittenen Jeans, das besagte Bier in der Hand auf einer Heckklappe des Kleintransporters. Die Vergegenständlichung, die Verdinglichung jeglicher Erfahrung. Seine Nachbarn und er wohnen in Belle Meade, französisch für schöne Weide. Belle Meade. Which is a very posh part of town, but I live in a very non-posh part of a non-posh part of town. Ein piekfeiner, nobler, feudaler Teil der Stadt, aber ich sagte, ich lebe in einem nicht noblen Teil eines nicht noblen Stadtteils. Seine noblen Nachbarn bewohnen Häuser, die bis zu 18 Millionen Dollar teuer sind, wollte man sie kaufen. In Belle Meade wohnen Al Gore, Vince Gill und Amy Grant, sie ist seine Frau, sowie Geschäftsleute. Benannt ist Belle Meade nach einer Plantage, The Queen of Southern Plantations, zu ihrer Blüte 22 Quadratkilometer groß. I'm only saying. gift ain't no sin. I ain't complaining, I'm only saying God made you mean. Sein Trio. Er, Dan Cohen und Casey Todd, zwei Beatles-Fans, deren Herz auf einer Beatles-Tour in Hamburg dann höher schlägt. James Everett und die Religion. Ich wuchs halt in Texas auf mit der Bibel in der Hand alle Zeit. Ich wuchs sehr, sehr religiös auf. Ich bin es jedoch überhaupt nicht mehr. Die CD Terra Rosa, die letzte vor meiner Best-of, das sind 11 Songs, die auf Bibelgeschichten basieren. Meine Meinung dazu, ich bin keine religiöse Person. Gleichwohl ist Religion ein wichtiger Teil dessen, wo ich herkomme. Religion und Politik, ich rede gerne darüber, was auf Cocktailpartys selbstverständlich stets entsetzlich ist. Das sind aber nun mal meine beiden Lieblingsthemen. Texas ist größer als die USA. Texas ist Buschland. Yeah, I think even in Texas a lot of people are now beginning to realize maybe that wasn't the best thing. Selbst in Texas, sagt Everett, beginnen die Menschen zu realisieren, dass das nicht die beste Sache war. Even Tennessee, it's a very conservative, very right-wing where we live is the only place there that's really not conservative in Nashville. Doch selbst Tennessee ist konservativ rechtsstehend. Dort, wo wir leben, ist der einzige nicht konservative Fleck Nashville. Nashville und Memphis. I like to think of myself as an insurgent. Er hat den Eindruck, er sei ein Aufständischer und Aufrührer. I'm there in the South. Fighting the good fight for, ich bin da im Süden, kämpfe einen gerechten Kampf für das, was für mich bessere Politik ist, demokratischer und progressiver, geradezu sozialistische Ideen wie Gesundheitswesen und Bildung. Ich würde mich freuen, wenn solche Dinge Beförderung bekämen nach eurem Vorbild. Bei uns hat man den Leuten erzählt, dass man hier in Europa Schlange stehen muss, um einen Arzt zu sehen. Wir wissen, dass das nicht wahr ist. Sie erzählen es uns aber. Ja, und die Leute glauben es, weil sie Amerika nie verlassen haben und den Unterschied nie gesehen. Ein Land mit immerhin zwei Grenzen. Ja, ja. And they're afraid of the Mexicans and they look down on the Canadians for the most part. It's very bizarre. Ja, vor den Mexikanern haben sie Angst und auf die Kanadier sehen sie herunter. I had to pack it up. I just wasn't worth a dime today. Boss won't miss me much. Hell, I wasn't really there anyway. I've been lost in your arms and your touch and your kiss since I left you at 6 a.m. 'Cause that's the kind of love I'm in. That's the kind of love I'm in. I was making good time. Couldn't wait to get here to you. Oh man, I was flying. When my front right back blew. And I probably should have stopped. Probably looked like a fool tearing up these $400 rims. But that's the kind of love I'm in. Yeah. And nobody's ever wanted nobody. Nothing I wouldn't do. Wanna stand for you, fall for you, live for you, die for you. Don't want you out from under my skin. 'Cause that's the kind of love I'm in. That's the kind of love I'm in. I can't turn it off. Why would I if I could? Man, I love the thought. That's the kind of love I'm, seine erste Single, erschienen 2005. Ein Jahr später erreicht ein Song, dessen Co-Autor er ist, Platz 1 der Billboard Country Charts. Der Sänger ist Josh Turner, strenggläubiger Christ, Typ angenehmer Kerl von nebenan, 3 Nummer 1 CDs, 4 Nummer 1 Hits, 5 Jahre jünger als Everett und wie der für ein paar Semester an der Belmont University in Nashville, größtes christliches College von Tennessee. I've been thinking about this all day long. Never felt a feeling quite this strong. I can't believe how much it turns me on just to be your man. Your Man ist ein belangloses Liebeslied. 2008 dann, Everett war wieder in Texas. Die Musikindustrie Nashvilles ist keine Talentshow. Arbeit als Kellner, Lastwagenfahrer. Es war ein Kipplaster, Bauarbeiter, Bilderrahmer, Fotograf, LKW-Wäscher, Möbel, Packer und Bedienungshilfe. Ain't nobody ever loved nobody. Er begann sein Leben zu hassen. Seine Frau, sie hatten sich in Monaco kennengelernt, ließ sich scheiden. 2008 dann wurde ein Song seiner ersten CD Titelsong bzw. Erkennungsmelodie einer Fernsehserie. Die Serie war True Blood. Vampire, Horror, Drama, Sex, Fantasy. I don't know what you've done to me, but I know it's Manchester. I wanna do bad things with you. I wanna do real bad things with you. Und der Song war Bad Things. But before the night is through, I wanna do bad things with you. There's a picture in my head, starring me and you, lying in bed, hanging around talking about the good times to come. There's a script here in my hand, from back when Brando was still the man. Read it through, but I don't understand how this thing ends. Let's begin again. Maybe we'll get a second wind. We started out as friends. Baby, let's begin. Let's begin again. I see a fool up on a hill, always some fool. Summer, and I wore you down, stole that number. And now I can't help but wonder, where the hell's that kid today? Did he get lost in the shuffle? Is he out there on the street? Maybe we could ride around town, put the top down, and bring the boy back home where he belongs. Let's begin again. Maybe we'll get a second wind. We started out as friends. Baby, let's begin. I wanna try, my friend. Maybe we'll get a second wind. I'm right here again. Baby, let's begin. Let's begin. Hey, I won't say that I'm an atheist, simply because I think that takes as much faith as it does to be a religious person. To know that there's no God is ambitious. I'm not that ambitious. I'm an agnostic. I don't know. Ich würde nicht sagen, dass ich ein Atheist bin, denn das verlangte so viel Glauben wie der einer religiösen Person. Zu wissen, dass es keinen Gott gibt, ist ambitioniert. Ich bin nicht ambitioniert, ich bin Agnostiker. Ich weiß es nicht. Ein Agnostiker geht davon aus, dass sich Existenz oder Nicht-Existenz eines Gottes bzw. mehrerer Götter nicht beweisen lassen. And it's not that important. What's important is what I do. Und es ist nicht so wichtig. Was wichtig ist, ist das, was ich mache, wie ich dich behandle, meine Freunde und meine Band, den Planeten. Solche Dinge sind wichtig. Warum ich der Religion den Rücken kehrte? Ich kam jung an Jahren nach Europa. Ich las Bücher, ich traf viele Leute und war diversen Vorstellungen, diversem Gedankengut ausgesetzt. Meine kindlichen Ideen wurden zunehmend unbedeutend, denn die Welt war größer als dergleichen. Some of my old friends think I'm going to go to hell, but that's okay. They're still nice to me, for the most part. Ich wurde erwachsen, ich wurde reifer, denke ich. Einige meiner alten Freunde wünschen mich zur Hölle, doch das ist okay. Sie sind immer noch nett zu mir für den meisten Teil. Die Frage, ob es Gott gibt, ist so alt wie Gott selbst. Yeah, it's as old as the brain. It's a fun question, you know, it's a nice drinking game. So alt wie der Verstand, eine vergnügliche Frage, ein schönes Trinkspiel. And sore. The field had turned to crimson, thought I'd hid it from the Lord. But somewhere east of Eden, his blood cried out from the ground. I hung my head in shame where I was found. There's no place to hide down here. No place to hide down here. Went to the rock out on my knees, heard the angels weep for me. No place to hide. Black, my children's children feel ashamed. Oh, merciful and gracious Lord, when shall I be released? 'Twas blood that has condemned me, only blood can set me free. No place to hide down here. There's no place to hide down here. Went to the rock out on my knees, heard the angels weep for me. No place to hide down. Er ist Songwriter. 5 CDs. Manchmal sind sie ein bisschen Country, manchmal Rock'n'Roll. Ich mag gute Songs, ich mag gute Melodien, gute Texte, egal welchen Stils sie sein sollten. Das ist was für Schallplattenfirmen und Radiostationen, die das einordnen sollen. Das ist nicht meine Arbeit. 5 CDs, die Songs von ihm selbst und in Kooperation mit seinem Gitarristen, einem der beiden erwähnten Beatles-Fans Dan Cohn, geschrieben. 5 CDs bei 5 verschiedenen Schallplattenfirmen. I'm not rich. I probably won't ever be rich, but I get to do exactly what I want to do. And that's an amazing opportunity. Ich bin nicht reich, ich werde wahrscheinlich nie reich sein. Allerdings mache ich das, was ich will, und das ist eine erstaunliche Möglichkeit. Einige der neuen Country-Sängerinnen, Country-Sänger und Country-Bands, die in seiner Nachbarschaft leben, sind mehr als reich. Oh, yes, very. Oh ja, sehr Multimillionäre, ganz sicher, Gott schütze sie, hoffe, sie genießen es. Ich möchte nur nicht ihre Songs singen, sie sind schrecklich. Man kann mir nicht genug bezahlen, um solche Songs zu singen. Ich kann gemietet werden, aber nicht gekauft. I can be rented, but I can't be bought. Bro Country, noch ein paar Worte zu diesem Bro Country. Musik von weißen Männern für weiße Männer, Fitnessstudio gestellt, Baseballkappe durchaus gebildet, liebenswert und reizend, alle zwischen 30 und fast 40. Bro Country ist kein neues Phänomen, vordergründig unpolitisch und politisch in dem Sinn, dass sie Oberflächlichkeit symbolisiert. Musikalisch, musikalisches Mittelmaß, nebensächlich, fast befangen. Für was Bro steht, weiß niemand, vielleicht für Brother, den Bruder im Geiste, vormodern. Die Mädchen laufen den Bro-Country-Stars hinterher. Ein weiterer dieser Sänger heißt Sam Hunt. We'll have a house party, we don't need nobody. Turn your TV off, break that boombox out. We'll wake up all. Ja, ja, das läuft als Country. Ganz zeitgemäßes Samplen und Mischen und bringen ein wenig Hip-Hop unters vermeintliche Landvolk. Bro Country? Bro Country, meinen einige, spalte die Country-Musik. Jace Everett war auf dem Sprung. Die erste CD immerhin bei einer sogenannten Major Company. Und nun? Keep doing this and try not to die. So weitermachen und versuchen nicht zu sterben. That's always the plan, you know. It's doing this is easy to get killed. So we're focusing on not dying and continuing to do this. Mit sowas kann man leicht ermordet werden. Ich achte somit darauf, nicht zu sterben und weiterzumachen. Es ist mühsam. It is, yeah, it's quite. Ja, klar, es ist ziemlich mühsam. Wir sind mit einem Kleinbus unterwegs. Wir haben uns einen Kleinbus gemietet. Ich, mein Schlagzeuger, mein Gitarrist, kein Road Manager, kein Fahrer, keiner, der die CDs verkauft, nur wir drei. And we kind of like it that way. Dennoch, wir mögen das auf diese Art. In den USA hatte er doch aber einen richtigen Bus. No. Nein, ganz und gar nicht. Einen kleinen Bus und einen Anhänger. Ich hatte mal einen Bus, als ich versuchte, die Country-Sache zu machen. Die Bustage sind allerdings vorbei, vielleicht niemals zurückzubekommen. Ich mag Dinge, die schwieriger sind, als sie sein sollten. Wie hieß der nochmal? Sisyphos hieß er so? What's his name? Sisyphus? Is that his name? So hieß er. Yeah, I like rolling the boulder up the hill and starting over again every damn morning. It's just fun to me. I don't know why. Er finde es gut, die Felsbrocken den Berg hochzuschuften und jeden verdammten Morgen wieder damit anzufangen, macht ihm Vergnügen, er wisse nicht warum. 2013 erschien seine letzte CD, die Bibelgleichnis-CD Terra Rosa. Dunkel, sandig, sich selbst ausradierender Humor, heiser, lärmend, leise, Liebe, Tod, Vertrauen. Er hatte mit seinen Eltern alle Kirchen durch. Von katholisch-episkopal bis evangelikalen Methodisten. Nach der Terra Rosa CD hatte ich Frieden mit ihm geschlossen. Manchmal kämpfe ich noch, habe ein wenig Wut oder Furcht oder Irritationen. Die Zeit nach der CD war tatsächlich therapeutisch. Ich dachte, mehr habe ich nicht darüber zu sagen. Gelegentlich benutze ich biblische Metaphern. Es gibt kraftvolle Metaphern, aber ich bin in Frieden mit dem Nichtwissen. Das ist ein guter Ort zum Sein. Country-Musik baute darauf auf, samstags Nacht gesündigt und Sonntagmorgen erlöst zu werden. Auf was baute Country noch auf, beziehungsweise welchem sozial-ökonomischen Umfeld entsprang diese Musik? Auf und aus Armut, Arbeiter- und Farmpächterkinder. Die Musik war sozialer Aufstieg, aber dass aus diesem Umstand Country sowie Sozialismus Hand in Hand verbunden waren. The majority of my country, die Mehrheit meines Landes, so Everett weiter, ist ziemlich konservativ. Nicht, weil sie böse Leute sind, sondern weil man ihnen halt böse Sachen erzählt. Sozialismus ist ein furchterregendes Wort in den USA. Sie denken sofort an Kommunismus, für sie das Gleiche. They think it's the same thing. Im Mai 2015 erschien die erste EP seines mittlerweile 19-jährigen Sohnes, Jacques Merlino. Der war damals mit seiner Mutter zurück nach Monaco gegangen für 10 Jahre. Es sei, hatte Everett damals gesagt, viel weiter weg von Monaco nach Texas gewesen als von Texas nach Monaco. Produziert in Nashville, diese EP, klingt sie französisch, als singe in Nashville jemand Chansons auf Englisch. some heat in the coals. Maybe it's a relic from the past, when others are you stole. But don't cry, you loved me for the last time. I regret what I spoke of in this letter of love. Er, Everett und sein Gitarrist Dan Cohen haben eine Podcast-Radiosendung Talking into Microphones. Sie reden über Musik, Kultur, Bullshit und, Zitat, anderen Unsinn. Da sitzt in einer Folge der Vater Everett mit dem Sohn Jacques Merlino. Sie unterhalten sich. Hello folks, this is Jace Everett of Talking into Microphones. Obviously. Dan's not with me right now because it's early in the morning on Sunday morning. Well, not early in the morning. It's like 9 o'clock in the morning. It's early for me, damn it. But we're going to put up this next episode of Talking into Microphones today. It's kind of a special episode. Got Jacques Merlino, new artist, and also my son. We just recorded a record on him, so this is my interview with him, and gonna play that. It's cool. I'm gonna play some stuff off his record. Amüsant, amüsant zu hören. Bis dahin, vergesst nicht die Zahnseide, betreibt Sex und ruft eure Mutter an. Schon klar, sie ist ein bisschen blöd, aber sie hat euch bis hierher gebracht. Umarmung und so ein Scheiß, Jace Everett. When the sun came up and the world was new, there was not a thing that we could not do. With hearts on fire, flowers in our hair, and we sang our songs and we clapped our hands, and the lame would walk and the weak would stand, singing, my sweet Lord, I'll meet you in the air. Yours was mine and mine was yours. Love would open every door, but something changed. Can you help me understand? I thought it was a pretty good plan. Well, you picked your spot on the highest hill, then you raised your cup and you drank my fill, looking down on where we used to stand. So we gathered round there beneath your feet, and you built a tomb where we all could meet. But then someone set the rock on sinking sand. There was laws and there was rules, some for kings and more for fools. We all tried to understand your pretty good plan. Pretty good plan. Our good intentions may pave the road ahead. Why do we always find our hearts are somewhere else instead? There were laws and there were rules, some for kings and more for fools. We all tried. Understand this pretty good plan. I gave mine and you took yours. Hid behind your golden doors. It all gets strange when the money's changing hands. What happened to the pretty good plan? Deutschlandfunk, Programmtipp. Unsere Wochenvorschau beginnt heute in Paris, Stadt der Liebe. Da bin ich wieder, nach über 30 Jahren. In unserem Hörspiel ist es eine traurige Liebe. Ich weiß nicht mehr, ob es richtig gewesen ist, in diese Stadt zurückzukommen. Nur weil in meinem Tagebuch aus der Zeit weiße Seiten geblieben sind. Eric verliert sich wie damals an all den Orten, die von der Liebe aus Studentenzeiten markiert sind. Die Stadt ist jetzt anders. Paris, eine Liebe. Das Hörspiel am Dienstag, 20.10 Uhr. Die menschliche Stimme ist sein Ideal. Jan Gabarek sorgt seit bald einem Vierteljahrhundert mit seinem Saxophon für ausverkaufte Konzertsäle. Der eigene Klang, er gleicht dem täglichen Blick in den Spiegel. Jeden Morgen sieht man sich. Das bin also ich, das ist aus mir geworden und ich kann nichts dagegen tun. Damit muss ich durchs Leben gehen. I developed like this and this is what I have to go through life with. Häufig wird das Spiel des Norwegers mit dem eisigen Norden und der Kälte verbunden. Das aber ist zu simpel. Die Leute im Norden sind genauso wie die im Süden. Wir haben auch die unterschiedlichsten Charaktere, so wie anderswo. Sie haben vielleicht eine Idee vom Norden, vor allem wenn sie dort nicht leben. In der kommenden Woche können Sie die Jan Gabarek Group bei uns hören, in einem Mitschnitt vom Beethovenfest Bonn. Dienstag und Freitag, jeweils um 21.05 Uhr. Meine musikalische Prägung war in erster Linie Radio hören. Heute macht Sven Phantom seine eigene Musik. Fauler Atem und im Abfluss liegt dein Haar. Zusammen mit Martin Gotti-Gottschild, der schräge Alltagsgeschichten schreibt, bringt er die Zuhörer zum Lachen. Was wäre diese Veranstaltung ohne ein Publikum? Die Luft wäre besser? Die Actionlesung Tiere streichen Menschen vereint Text mit Musik und viel Witz. Die Querköpfe mit einem Porträt über Sven Phantom und Martin Gotti-Gottschild. Am Mittwoch um 21.05 Uhr. Rauchen, saufen, Kinder machen. Nächste Woche im Deutschlandfunk. Paris, eine Liebe. Hörspiel, Dienstag um